Manchmal ging es auch moderner zu. Eine Brooklyner Bande hatte Zugang zum Ofen eines Bäckers. Im Wissen, dass es ohne Leiche keine Mordanklage gab, buken sie ihre Opfer im Ofen, bis nur noch Asche und Knochen übrig waren. Oft wurde das Frühstücksbrot des Viertels auf einem Scheiterhaufen gebacken, berichtete ein Mitglied des Italian Squad. Schlug die Bande zu, wusste das Brooklyner Squad, dass es die Leiche schleunigst finden musste. Bei den Drohbriefen hatte das Squad inzwischen ein sich fast immer wiederholendes Muster erkannt. Im ersten Brief wies der Bund das Opfer an, ein Lösegeld an einen bestimmten Ort zu bringen. Auf dem Weg dorthin wurde es heimlich beobachtet, das Lösegeld aber nicht abgeholt. Indem der Bund dem Opfer im zweiten Brief dann jeden seiner Schritte genau beschrieb, vermittelte er ihm den Eindruck, es stünde unter ständiger Beobachtung, was die Angst noch schürte. In diesem zweiten Brief riet der Bund dem Opfer außerdem, die Hilfe eines Freundes zu suchen, der für es verhandelte. Petrosino fand heraus, dass diese Freunde in Wahrheit praktisch immer für die Black Hand arbeiteten und als Mittelsmänner auftraten, um die Bande abzuschirmen. Über diese Methoden informierte der Detective die Polizei des ganzen Landes, damit diese ihr Vorgehen entsprechend anpassen konnte. Dank diverser Zeitungsartikel und seines großen Netzwerks in der Polizei waren Petrosinos Erkenntnisse bald im ganzen Land bekannt. Als Gesprächspartner war er derart gefragt, dass Journalisten Interviews mit ihm manchmal sogar frei erfanden. Einmal stieß Petrosino auf einen langen Artikel über sich, dessen Verfasser sich nicht einmal bei ihm gemeldet hatte. Der Detective hatte schlicht und einfach nicht die Zeit, die Geheimnisse der Black Hand jedem Schreiberling in Amerika einzeln zu erklären. Trotz Petrosinos Berühmtheit war Anfang 1907 der Glanz seiner frühen Erfolge leicht verblasst. Die schiere Anzahl der in die Stadt strömenden Einwanderer und der mit ihnen kommenden Kriminellen war selbst für das vergrößerte Italian Squad zu viel. In New York wurde in diesem Jahr jede Menge Blut vergossen. Heute Abend ereignete sich in der First Avenue ein Mord, berichtete die Washington Post am 26. Januar 1907, auf den jede Stadt im Wilden Westen stolz sein könnte. Ein Opfer der Black Hand und dessen Peiniger hatten sich eine Schießerei und einen Zweikampf mit Rasiermessern geliefert. An der Ecke 48th Street und 2nd Avenue hatte das Opfer seinen Gegner erspäht und aus 60 Metern Entfernung auf ihn geschossen. Die Kugel traf den Gangster in die Hüfte und er ging zu Boden. Staunend sahen die Umstehenden zu, wie die heftig blutenden Männer die First Avenue hinaufrannten. An der nächsten Ecke warf der Verfolgte einen Blick über die Schulter, was dem anderen Gelegenheit bot, ihm eine Kugel in den Kopf zu jagen. Derlei Szenen waren nicht ungewöhnlich. Im August wurden die Detectives des Squad in Manhattan angewiesen, sich bei Gegenüberstellungen zu vermummen, damit die Verdächtigen des Bundes sie nicht erkannten. Im Oktober wurde in Brooklyn ein Mitglied der Black Hand erstochen aufgefunden. Der Mann hatte ausreichend Dynamit im Mantel gehabt, um einen ganzen Block in die Luft zu sprengen. Im Dezember brannte die Black Hand eine Mietskaserne in der Rivington Street nieder. Die 16 Familien darin kamen gerade noch mit dem Leben davon. Eine Gruppe besorgter Bürger aus Chicago schrieb dem Polizeichef: New York ist ein Schauplatz einer unerhörten Verbrechenswelle, darunter zahlreiche von den Mitgliedern ausländischer Geheimbünde verübte Morde, Erpressungen und Übergriffe auf Frauen und kleine Mädchen, hauptsächlich durch Ausländer. Wie gedenken Sie, mit dieser Lage umzugehen, der die Polizei eindeutig nicht mehr Herr wird?